Dunkelheit, Helligkeit, Morgengrauen, irritiert, wechselweise, Schatten, Licht, ich erwache, bin verwirrt, mach die Augen auf und zu und sag mir, was empfindest du, und lauf mich keine Sonne an. Nach den Nieren an, Nebel fällt um mich herum. Ich erwache, schau mich um. Silhouetten blicken stumpf und Geräusche fallen. Gefangener, Gefangener in der Röhre ohne Licht. Frankfurt zu Bahn fährt, die Sonne siehst du nicht. Ein lächerlicher bunter Hut. Ach ja, es ist doch Fasnacht, da braucht man keinen Mut. Woher denn? Du siehst in seinem schwitzenden Gesicht jahrelang Bürostoff sitzen. Da hilft die beste Schminke nicht, das Gesicht ist alt, Augen, die nicht mehr blitzen. Links da glänzt die schöne Frau und flirtet, wie es scheint. Du sitzt so einsam unter vielen und hoffst, dass sie dich meint. Ein flüchtiger Blick kommt nur von ihr. Pupillen, die wandern so vorbei und halten nicht für dich. Was du dir versprichst, ist eine Lie. Steig endlich aus, geh hier raus aus dieser Geisterbahn. Den letzten Tritt der Bierdose, die nimmst du gerade noch mit. Schleifende Rolltreppe nimmst du auch nicht mehr wahr. Du hast Blicke nur für sie. Langsam erscheint das vertraute Augenpaar. Gefangener, Gefangene in der Röhre ohne Licht. Frankfurt zu Bahn fährt, die Sonne siehst du nicht. Die siehst du nicht, die siehst du nicht. Die Sonne siehst du nicht, die Sonne siehst du nicht. Die siehst du nicht, die siehst du nicht. Die Sonne siehst du nicht, die Sonne siehst du nicht. Die siehst du nicht. Die Sonne siehst du nicht. Die Sonne siehst du nicht. Die siehst du nicht. Die siehst du nicht. Der Sonne. Bringt. Die immer gleichen Bilder schau und weißt du was? Und weißt du was? Und weißt du was? Es gibt keine Liebe, es gibt nur Hass. Und weniger Hass ist nett sein, adrett sein und immer kühl und fein. Du träumst auf dem Gehsteig, die Wirklichkeit verschwindet. Bilder vom Anderssein. Dann stellt sich jemand an. Die Wahrheit holt dich ein. Die Wahrheit holt dich ein. Im Fernsehen läuft die Tagesschau, dort sehen wir dann ganz genau, ja. Warum wir nicht wie Tiere sind und was uns unsere Klugheit bringt. Immer gleich in Bilder schau. Und weißt du was? Es gibt keine Liebe. Es gibt keine Liebe. Es gibt keine Liebe. Es gibt keine Liebe. Es gibt keine Liebe. Vergangenheit sind die Geister hinter dir. Vergangenheit sind die Geister in Terrorie. Hier kannst du nicht entfliehen. Schatten der Vergangenheit sind die Geister in Terrorie. Mit der Kuste, Betäubung abgesetzt. Die Lähmung ist vorüber und ich rede. Du oder ich bedeutet nicht wir. Innen blüht die Zeit, Gewalt regierte gestern. Das Theater schließt den Vorhang, die Masken sind verfault. Bewegung in den Knochen, Bewegung im Kopf. An zu laufen, der Mund spricht endlich wieder. Einmal werden ausgekippt, der Erdsein ist gebrochen. Wir treffen uns als Kinder, ohne Konkurrenz. Es hält für einen Augenblick, solange man sich bewegt. Kein Mensch ist verrückt, kein Mensch ist aus. Ich warte auf das Wesen, jemand, die die Welt da draußen. Noch vermengt, noch schieber und fahlen, treibt mein Blick am Fenster vorbei. Ich warte, doch ich warte, I'm waiting, the rest. Doch ich warte, doch ich warte, doch ich warte, I'm waiting. Ich warte auf das Dauerhafte, Dauerhafte als die Pest. Ich warte auf das Wesen, Dauerhafte als die Pest. Aber ohne Fleischeslust. Hundeleben. mitkommt zu Chandel aus ihr Traum. Andere sagen, du bist eins. Geh auf dich herab, ins Versteck, auf die Jagd, ins Versteck.

Blutdruck steigt. Der Sauerstoffbedarf des Herzens nimmt rapide zu. Puls und Atmung rasen. Schweiß bricht aus. Krämpfe in der Herzgegend oder Magen drücken. Es ist schwer, klar zu denken. Wir stehen unter Stress. Stress im Büro, Stress im Büro, Stress im Büro, Stress im Büro, Stress im Büro, Stress im Büro, Stress im Büro, Stress im Büro. Druck auf die Seele, Druck auf den Geist, Druck auf die Seele, Druck auf den Geist. Stress im Büro, Stress im Büro, Stress im Büro, Stress im Büro. Der Druck steigert sich noch dadurch, dass wir die Angst oder die Wut, die wir oft gleichzeitig empfinden, nicht loswerden können. Ein Ventil. Wir können schreien oder toben. Wir können mit Aggressionen antworten oder weglaufen. Flucht oder Angriff. Das wäre die natürlichste Reaktion. Darauf ist unser Organismus eingestellt. Schon seit grauer Vorzeit. Schlug der Sympathikus-Alarm. Wenn Gefahr drohte, etwa wenn ihn plötzlich ein Feind oder ein Raubtier gegenüberstand. Blitzartige Mobilisieren aller Energiereserven machte ihn bereit für eine extreme körperliche Leistung, für Kampf oder Flucht. Er brauchte den Stress also, um ihn zu überleben. siehst du darin? Schau in den Spiegel, die Zeit ist dahin. Schau in den Spiegel, du siehst dein Gesicht. Schau in den Spiegel, mich siehst du nicht. Wir haben keine Zeit, wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit für euch und uns. Wir haben keine Zeit, haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit für euch und uns. Wir haben keine Zeit, haben keine Zeit. Es tut uns leid. Auf meinen Trabanten gibt es keinen Schnee. Ich lade dich ein auf meine Weltraumklippen. Wirst du dann auch für mich Solo strippen? Spann mich ein in deinen Wunderschlitten. Werde ich auf alle deine Briefe tippen. Ja, das wäre wunderschön. Ja, das wäre wunderschön. Das klappt aber wieder nicht. Ich weiß genau, ich weiß genau. Ja, das wäre wunderschön. Jagd. Du musst sie einfach im Traum besuchen. Diese Reise kann man nirgendwo buchen. Ja, das wäre wunderschön. Ja, das wäre wunderschön. Das klappt aber wieder nicht. Ich weiß genau, ich weiß genau. Ja, das wäre wunderschön. Ja, das wäre wunderschön. Das klappt aber wieder nicht. Ich weiß genau, ich weiß genau. Von der Liebe hab ich nachgesehen, in Kapitel 6 auf Seite 110. Wie verführe ich eine Mondenfee? Auf meinem Trabanten gibt es keinen Schnee. Am besten schreib ich jetzt ein Gedicht und lach dir frech in dein Madonnengesicht. Ich nehme bei dir Religionsunterricht, damit man hält, was man verspricht. Ja, das wäre wunderschön. Ja, das wäre wunderschön. Ja, das wäre wunderschön. Das klappt aber wieder nicht. Ich weiß genau, ich weiß genau. Ja, das wäre wunderschön. Ja, das wäre wunderschön. Das klappt aber wieder nicht. Und dicke Lippen und pralle Titten und pralle Titten. Schön war es doch, schön war es doch. Das kann doch mal passieren, das kann doch mal passieren. Das kann doch mal passieren, das kann doch mal passieren. Sie hatte schwarzes Haar und einen dicken Arsch. Sie hatte schwarzes Haar und einen dicken Arsch. Und fette Lippen, und fette Lippen, und fette Lippen, fette Lippen. Schluss, die Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Auf einer Konferenz in Bagdad haben die Außenminister von 19 Staaten der Arabischen Liga die jüngste iranische Offensive gegen den Irak verurteilt. Sie drohten gleichzeitig eine Überprüfung ihrer Beziehungen zur Regierung in Teheran an. Falls der Iran weiterhin alle Versuche ablehnt, den seit 3,5 Jahren andauernden Golfkrieg zu beenden. Die britische Regierung hat 5 libysche Staatsangehörige des Landes verwiesen. Sie waren nach Bombenanschlägen auf regimekritische Libyer in London und Manchester festgenommen worden. Bei den Attentaten wurden zahlreiche Menschen verletzt. Großbritannien hatte bereits in scharfer Form bei der Regierung in Tripolis protestiert. Der Vorsitzende der nordirischen Sinn Féin-Partei Adams ist am Mittwoch einen Anschlag im Stadtzentrum von Belfast verletzt worden. Die trafen mehrere Schüsse am Nachmittag der Schüttel. Es sind 10 Dörfer erstellt, die Telefon hochfällt, jene Stunden, die Klappen schlau gehen, die mit Gewalt ihre Los und noch drin aus, von Großbritannien abschnitt. Eine Schießerei Eine Frau, die weiß, was sie will. Eine Frau, mit dich glücklich sterben kann, wenn Mr. Reagan es will. Wenn Mr. Reagan es will. Wenn Mr. Reagan es will. Wenn Mr. Reagan es will. gibt nicht viel, was uns amüsiert. Wir sind gelangweilt. Nichts passiert. Starte, als ich sie sah. Ich vergewisserte mich mit einem zweiten Blick. Doch plötzlich drehte sie sich um und sah mich an. Und da standen wir nun. Instinktiv auf sie zu. Es war, als ob sie mich nie verlassen hätte. Dieses Gesicht, dieses Fleisch, diese Silhouette, die mich immer wieder verfolgt. Empfindungen rasten durch mein Hirn. Ich wollte dich berühren, küssen, umarmen. Und ich ging bangend auf dich zu, als mich etwas stutzen ließ. Durch die Straße. Die Nacht. Nie vergesse ich. Warum? Liebling, warum? Sofort Bescheid. Ein Gefühl, vermischt aus Wut, Hass und Verzweiflung, brodelte in mir auf. Ja sicher, sein Anzug war bestimmt teuerste Marke, aber sahest du nicht, wer er wirklich war? Ich wollte dir Liebe, Zärtlichkeit und Verständnis geben, doch du wolltest immer nur Geld. Immer nur Geld, damit konntest du mehr anfangen. Ha! Doch damit hattest du auch bei mir endgültig ausgespielt. Ich will deine Lügen nicht länger mit anhören. Mädchen, hast dich einfach nicht verdient. Ja, jetzt gehst du einsam durch die Straße. Und du gehst durch die Nacht. Du willst nie vergessen, was ich dich umgebracht habe. Und das sollst du auch nicht vergessen. Mädchen, mit deinen ewigen Fragen. Warum? Warum? Jetzt fragst du warum. Thank you. jeder auf der Straße.